Und los geht es da mit Uwe Strübing. Er lebt in Fürth, hat in Erlangen und Nürnberg studiert. Sein Stück Blick vom Turm. Es ist ein Trio für Flöte, Viola und Harfe. Wir hören das Prometheus-Trio Lilo Kraus, Marcos Fregnani und Ulrich Schneider. Thank you. Lilo Kraus Harfe, Markus Frignani Flöte, Ulrich Schneider Viola. Sie bilden das Prometheus-Trio und spielten hier das Stück Blick vom Turm von Uwe Strübing. Im Concerto Bavarese auf Bayern 2, jetzt Musik des blinden Komponisten Heinrich Hartl. Wandlungen heißt das Stück, hier aufgeführt vom Mährischen Philharmonischen Orchester Olomouc unter der Leitung von Toshiyuki Shimada. Thank you. Thank you. Wandlungen, das Stück von Heinrich Hartl. Wir hörten das Mährische Philharmonische Orchester Olomouc unter der Leitung von Toshiyuki Shimada. Gerhard Deutschmann ist unser nächster Komponist. In seinen frühen Jahren schuf er ausschließlich Instrumentalwerke. Seit 1963 komponierte er die ersten Chorsätze für gemischten Chor, Kanons und neue Kirchenlieder, die neben der Kammermusik seither den Schwerpunkt seines Wirkens bilden. Wir hören das Concertino für Klavier zu vier Händen mit Hans-Dieter Bauer und Siegfried Schubert Weber. Thank you. Hans-Dieter Bauer und Siegfried Schubert Weber präsentierten das Concertino für Klavier zu vier Händen von Gerhard Deutschmann. Das Concerto Bavarese auf Bayern 2. Unser nächster Komponist ist Cornelius Hummel, aufgewachsen in Würzburg, Cellostudent in Stuttgart. Das Handwerk des Komponierens hat er unter anderem auch durch seinen Vater Berthold Hummel erlernt. Wir hören die 8 Musiken für 9 Streicher mit dem Ensemble Il Capriccio unter der Leitung von Friedemann Wetzel. Das Ensemble Il Capriccio unter der Leitung von Friedemann Wetzel präsentierte 8 Musiken für 9 Streicher, komponiert von Cornelius Hummel. Wir kommen zum Komponisten Klaus Hinrich Stamer. In jungen Jahren, zunächst beeinflusst von Hindemith, Bartok und Berg, entdeckte er zum Beispiel durch Beschäftigung mit zeitgenössischen Malern und Bildhauern die Möglichkeit, der Enge traditioneller Hörgewohnheiten zu entgehen und die Musik etwa mit Klangskulpturen und Grafiken zu verbinden. Wir hören sein Stück Trenos, das heißt übersetzt Totenklage, für Viola und Orgel das Ganze. Das sind hier Franz Brixius und Achill Stein. Franz Brixius Viola und Achill Stein Orgel, sie präsentierten das Stück Trenos von Klaus Hinrich Stamer. Und gleich das nächste Duo hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2, Lorenz Schmidt und Günther Horn, beide an der Gitarre zu erleben. Sie präsentieren hier das Werk Selan Ra'a von Rainer Brunn. Thank you. Musik des Bamberger Blues-Gitarristen, Sänger und Komponisten Rainer Brunn. Das Stück Selan Ra'a mit dem Duo Stringendo, Lorenz Schmidt und Günther Horn. Das Concerto Bavarese geht weiter mit einer Sonate von Eberhard Klemmstein, studierter Bratschist. Als Komponist ist er vor allem mit zahlreichen Kammermusikwerken für unterschiedliche Besetzungen vertreten. Hier seine Sonate für Violine und Klavier, Silvia Reichert und Jan Tschapp. Thank you. Thank you. Eberhard Klemmstein, 1964 gründete er das Rieger-Quartett, zudem wirkte er lange Zeit als freier Bratschist in mehreren hochrenommierten Orchestern Berlins mit. Hier als Komponist gerade eben im Concerto Bavarese, wir hörten von Klemmstein die Sonate für Violine und Klavier, Silvia Reichert Violine und Jan Tschapp Klavier. Nun entführt uns Siegfried Fink in die weite, wilde Welt der Percussion. Sein Konzert für Schlagwerk und Streichorchester wurde 2008 in Rudolstadt aufgenommen, und zwar von Dimitri Nedjelew und den Thüringer Symphonikern Saalfeld-Rudolstadt unter der Leitung von Oliver Weder. Thank you. Thank you. Thank you. Dmitri Nedjeljew und die Thüringer Symphoniker Saalfeld Rudolstadt, dirigiert von Oliver Weder, mit dem Konzert für Perkussion und Streichorchester von Siegfried Fink. Und mit Kammermusik von Hans Sternberg geht es jetzt noch durch diese Nacht auf Mittwoch. Ein Trio für Oboe, Violine und Klavier, ein Fall für Gay Hardy, Wolf-Dieter Vollmann und Leopold Schindler. Thank you. Das Trio für Oboe, Violine und Klavier von Hans Sternberg, Gay Hardy, Oboe, Wolf-Dieter Vollmann, Violine und Leopold Schindler, Klavier.